Yeah. SD1 Paradox Spitkrieg, Motherfucker. Yeah. Was wollt ihr eigentlich, ihr kleinen Posties, Alter? Ja. Yeah. Du hast keine Kohle und hängst trotzdem im Puff rum. Bevor ich ficke, trink ich erstmal im Puff rum. Denn jeder meiner Leute weiß, ich bang die kleine Kopf. Gegen die Fensterscheibe, kein Bock mehr auf die Gangster-Scheiße, weil ich auf jeden Blender scheiße. Es kauft an der Bunkertür Kripo. Sie wollen wissen, wer ich bin, Pio. Will jetzt ficken, am liebsten mit Verona Brot. Wie du läufst, wie du redest, alles sieht aus wie ein Urlaub Koks. Ich wollte dich eigentlich grüßen, doch meine Faust hat dich im Flug geballt. Und ich habe deine Frau mal wieder letzte Nacht im Zug geknallt. Also sag nicht, dass du hart bist, du bekommst einen Arschig, während ich meine Baske gerätst. In Panik, suchen uns Zerstörung, du weißt, ich bin der Boss im Haus. Die 4329 aus dem Nordosten heraus. Du machst trotzdem Sound, Lutscher hebt die Hand hoch. Und ich baller dich weg wie Rambo. Zwei Soldaten am Mic schießen mit Lines, Spitkrieg. Also macht euch bereit, es wird Zeit, dass ihr Pisser begreift. STPONPU, wir bleiben die Eins. Zwei Soldaten am Mic schießen mit Lines, Spitkrieg. Also macht euch bereit, es wird Zeit, dass ihr Pisser begreift. STPONPU. Wir bleiben die Eins. Du ein Sachmet mit deiner Jackson-Frisur. Du Vogel siehst aus wie eine Action-Figur. Und scheiß auf Lacramente, comprende, bedenke, dass ich meine Zeit nicht mit dieser Scheiße verschwende. Meine Rhymes sind saldente, deine Scheiße unverblende. Meine Weise unvollende, deine Leise und Gestände. Meine Art wie Eisen und Wände, Tyson und Kämpfe. Deine einfach nur schwach wie Ameisen und Bengel. Und deshalb zeig ich dir, Fraggle, dass du einfach gefickt bist. Denn ich ripp dich, dich und deinen Fickblick. Also fick mich mit der ST1. Und füllst du die krasse Pompe, kommst du meinen Text als Kassenbon. Du bist ein krasser Chong, wirst jeden Tag gefickt. Guck mich bitte nicht so dumm an, denn das mag ich nicht. Sonst könnte es sein, dass ich testen will, wie hart du bist. Ob Kampf oder Battle, in beiden schlag ich dich, armer Bitch. Zwei Soldaten am Mic schießen mit Lines, Spitkrieg. Also macht euch bereit, es wird Zeit, dass ihr Pisser begreift. STPONPU, wir bleiben die Eins. Zwei Soldaten am Mic schießen mit Lines, Spitkrieg. Also macht euch bereit, es wird Zeit, dass ihr Pisser begreift. STPONPU, wir bleiben die Eins.